Halleluja. Preist den Herrn. Seid ihr bereit für die zweite Stunde? Habt ihr euch locker gemacht? Jetzt ist die Zeit der Lockerungen gekommen. Hören wir doch gerade in den Nachrichten. Also, machen wir uns locker. Halleluja. Auch du am Livestream, mach dich locker. Preist den Herrn. Weil jetzt geht es um die Endzeit. Da werden wir ganz, ganz locker. Das ist wichtig, ich sage es immer wieder, die Beschäftigung mit dem Thema Endzeit ist für einen Christen, der sich an der Bibel wirklich genau orientiert und nicht nur einzelne Dinge aus dem Zusammenhang reißt, eine absolut auferbauende, ermutigende, stärkende, erfrischende, positive Sache. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, Endzeit macht glücklich. Entgegen der oft landläufigen Meinung, die Endzeit immer mit Angst und schrecklichen Dingen und Zeichen des Tieres und was weiß ich, was alles verbindet. Und wir kommen dazu, natürlich gibt es sowas, deine Grundausrichtung sollte immer die sein, was Jesus gesagt hat, wenn ihr all diese Dinge geschehen seht, dann hebt eure Häupter empor, denn siehe, eure Erlösung ist nahe. Das heißt, wir haben immer und in jeder Situation allen Grund, mit erhobenem Haupt durch das Leben zu gehen, uns zu freuen, fröhlich zu sein, glückselig zu sein und vorwärts zu marschieren in unserem wunderbaren Herrn. Amen. Seid ihr da dabei? Halleluja. Seid ihr locker? Preist den Herrn. Seid ihr locker? Wenn nicht, dann mache ich euch locker. Halleluja. Preist den Herrn. Wir waren das letzte Mal, wir können gleich die erste Folie an die Wand wieder werfen. Wir waren das letzte Mal praktisch zum Ende gekommen mit dem ersten Teil von Matthäus 24, die verschiedenen Kennzeichen der Endzeit nach gemäßen Endzeitlehren. Könnt ihr es bitte an die Wand werfen, oben am Beamer? Ich weiß nicht, ist da jemand da oben gerade? Ich sehe niemand. Okay. Oh, nein, das ist für die falsche Folie. Ich brauche die Folie mit den Kennzeichen der Endzeit nach Matthäus 24, die Endzeitrede von Jesus. Halleluja. Okay. Ich lese es einfach vor und währenddessen wirfst du es an die Wand. Da heißt es, ich lese einfach nochmal von Anfang an die Endzeitrede. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Das heißt, das erste ist die Warnung vor Verführung, das hatten wir schon und das ist absolut aktuell in jeglicher Hinsicht. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Kriege und Kriegsgerüchte war das zweite Kennzeichen der Endzeit, beziehungsweise eigentlich müssen wir richtigerweise sagen, um das immer wieder klar zu kriegen, des Endes der Endzeit. Weil dein Grundanker muss immer der sein, die Endzeit hat begonnen, womit? Pfingsten. Die Ausgießung des Heiligen Geistes, damit hat die Endzeit begonnen. Die Endzeit ist das Zeitalter des Heiligen Geistes. Ja, das ist die Endzeit. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was auf uns zukommt, dann sprechen wir eigentlich vom Ende der Endzeit. Ja? Und dann sprechen wir von den Kennzeichen des Endes der Endzeit, unmittelbar bevor dann die letzten Ereignisse kommen, wo wir heute beginnen werden, uns das anzuschauen. Wir sprechen vom Ende der Endzeit. Und er sagt, in dieser Zeit wird es viele geben, die sagen, ich bin der Christus, sie werden viele verführen und so weiter. Und es passiert bereits auf der Welt, sowas gibt es in allen möglichen Facetten und Varianten. Und gleichzeitig gibt es Kriege und Kriegsgerüchte und die haben tatsächlich auch, wenn du die letzten 100 Jahre nimmst oder 120 Jahre nimmst, auch massiv zugenommen mit zwei Weltkriegen, verschiedenen anderen Kriegen und aktuellen Kriegen und so weiter, Kriege und Kriegsgerüchte. Aber er sagt, seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden Hungersnöte sein. Hungersnöte, Erdbeben und Seuchen. Die Seuchen sind im Lukas 21 mit drin. Die Seuchen, also zum Beispiel Viren, wobei ich glaube, es gibt noch schlimmere Seuchen, aber okay. Ja, preist den Herrn. Halleluja. Wir werden uns dran gewöhnen müssen, ein paar Viren. Gut. Hungersnöte und Erdbeben und Seuchen werden da und dort sein. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Ja, mit anderen Worten, es ist nicht das Ende, sondern es ist der Anfang der Wehen. Dann heißt es auch noch, dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern. Und sie werden euch töten. Auch das passiert auf der Welt. Wir haben das letzte Mal gesehen, die Christenverfolgung weltweit hat in den letzten Jahren extrem zugenommen. Die Zahl der Märtyrer weltweit hat extrem zugenommen, insbesondere in islamischen Ländern, in kommunistisch geprägten Ländern. Extreme Zunahme der Märtyrer, dass Christen getötet werden. Und auch in Deutschland ist das nicht ausgeschlossen letztendlich. Momentan sieht es nicht so direkt so aus, aber ich meine, es beginnt mit Rufmord und es endet mit anderer Art von Mord. Also wir dürfen uns nichts vormachen, sowas ist jederzeit möglich. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Das passiert auch schon. Dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Das heißt, sie werden auch noch gegeneinander gehen im Leib Christi. Sie werden sagen, der ist verkehrt und der ist verkehrt, werden untereinander gegeneinander gehen. Auch das passiert schon. Halleluja, preist den Herrn. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und sie werden viele verführen. Auch das passiert. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, auch das passiert, ja, die Gesetzlosigkeit nimmt überhand, das heißt, das, was Gott für gut erklärt hat, wird für schlecht erklärt, das, was Gott für schlecht erklärt hat, wird für gut erklärt, auch das passiert, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Ja, das heißt, die direkte Folge davon, wenn wir uns von den Geboten Gottes oder von den, ja, ich sag mal, den Werten Gottes, den Grundlagen des Lebens, wie Gott uns gemacht hat, abwenden zu einem, ich sag mal, nihilistischen, rationalistischen, humanistischen, bloßen humanistischen Denken vom Menschen, dann wird die Konsequenz sein, dass die Liebe der meisten erkalten wird. Und dann sagt er aber, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Und dann sagt er, und das ist das letzte Kennzeichen, das er hier nennt, und da kommt er dann schon unmittelbar zum Ende. Er sagt nämlich, dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, alle Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Das heißt, bevor das Ende kommt, muss dieses Evangelium des Reiches allen Völkern und Nationen verkündigt werden. Und auch hier sehen wir tatsächlich sehr deutlich die letzten 100 Jahre, aber dann nochmal verstärkt die letzten 2-3 Jahrzehnte, wirklich ein extremes, exponentielles Wachstum. Es hat Jahrhunderte gegeben, das dürfen wir nicht vergessen, in der Geschichte der letzten 2000 Jahre, also in der Geschichte der Endzeit, es hat Jahrhunderte gegeben, da hat sich das Christentum fast nicht ausgebreitet auf der Welt. Zum Beispiel zwischen dem Jahr 1000 nach Christus und dem Jahr 1500 nach Christus hat sich eigentlich kein neues Volk zu Jesus gewandt oder zum Evangelium gewandt. Es hat eigentlich so gut wie keine Ausbreitung gegeben. Die letzten, die sich bekehrt haben, damals waren die Russen und die Skandinavier und so weiter, die haben damals das Evangelium so im 11. Jahrhundert noch angenommen. Und dann war eigentlich Stillstand. Die Gemeinde Jesu ist stillstehen geblieben. In Religion erstarrt der Katholizismus in der westlichen Hemisphäre, die Orthodoxie in der östlichen Hemisphäre, war so weit erstarrt, dass es eigentlich keine Offensive mehr gab der Ausbreitung des Evangeliums. Und wenn du dann im Gegensatz dazu schaust, wie sich dann seit 1500 etwa das Schritt für Schritt mehr und mehr beschleunigt hat, zuerst durch die Reformation, dann durch die Erweckungsbewegungen, die Missionsbewegungen des 18. und 19. Jahrhunderts und dann exponentiell im 20. Jahrhundert. Allein seit 1960, wenn du dir eine Karte des Christentums anschaust, zum Beispiel des Afrikas südlich der Sahara, die Länder in Afrika südlich der Sahara waren 1960 noch ein ganz geringer Prozentsatz überhaupt an Christen. Heute sind diese Nationen mehrheitlich Christen. Das heißt, es sind Millionen und Abermillionen Menschen zu Jesus gekommen. In China, die letzten 20, 30 Jahre sind über 100 Millionen Menschen zu Jesus gekommen. Ja. Jeden Tag bekehren sich weltweit Tausende zu Jesus Christus. Die sozialen Medien, die letzten 20 Jahre oder 15 Jahre, YouTube, Facebook und so weiter, extreme, extreme Ausbreitung des Evangeliums durch diese Medien, so wie damals zur Zeit Luthers sich das Evangelium durch den Buchdruck massiv ausgebreitet hat, so breitet sich es heute massiv durch die sozialen Medien aus. Es gibt praktisch keine Nation der Welt mehr, nur muss man definitiv sagen, wo das Evangelium nicht reinkommt. Weil selbst egal, wie stark das Internet im Endeffekt zensiert wird, irgendwie kommt es immer rein, per Satellit, per irgendwie, per heimlichem Handy, was auch immer, verstehst du? Es gibt heutzutage eigentlich kein Land der Welt mehr, also es gibt noch einige, versteckte Volksstämme irgendwo im Busch von Papua-Neuguinea, wo noch nie die Zivilisation hingekommen ist und ein paar noch im Amazonas und so weiter, die noch nie die Zivilisation gesehen haben und deswegen auch noch nie das Evangelium gehört haben. Aber das sind wirklich nur noch Restbestände, wo das Evangelium nicht hingekommen ist. Das heißt, wir haben eine extreme exponentielle Zunahme der Ausbreitung des Evangeliums in den letzten Jahrzehnten. Und das ist schon ein massives Zeichen, weil Jesus sagt, das ist das letzte Zeichen, dann wird das Ende kommen. Dieses Evangelium des Reiches muss allen Nationen zu einem Zeugnis gepredigt werden. Halleluja. Und so ist es auch, dass Petrus sagen kann, wir sind hier, um die Ankunft von Jesus zu beschleunigen, weil je mehr diese Verkündigung des Evangeliums überall hingegangen ist, umso mehr wird umso schneller kann Jesus wiederkommen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Und das ist auch unsere Ausrichtung. Ja, unsere Ausrichtung ist nicht der Antichrist, unsere Ausrichtung ist nicht die Finsternis, die stärker wird, sondern unsere Ausrichtung ist die Verkündigung des Evangeliums. Amen. Die Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Ein weiterer wichtiger Strang der Wiederherstellung, da bin ich das letzte Mal noch nicht dazugekommen. Ich glaube, wir haben das auch noch auf dieser, das gehört nicht zu den Endzeitreden von Jesus, deswegen ist es wahrscheinlich nicht drauf, weil das Jesus hier in Matthäus 24 nicht erwähnt, aber die Bibel erwähnt es an anderen Stellen und das ist auch ein sehr wichtiger Gradmesser tatsächlich für das Voranschreiten in dem Ende oder auf das Ende zu. Ein wichtiger Gradmesser ist tatsächlich die Wiederherstellung des Volkes Israel. Ja. Wir sehen in Römer 11, schreibt es Paulus, das ist ein wichtiger Text dazu, Römer 11, ab Vers 11, schreibt Paulus über die Wiederherstellung Israels, beziehungsweise auch über die Tatsache, dass das Volk Israel, obwohl es Jesus abgelehnt hat und damit erstmal gefallen ist, so wie Paulus sagt, doch auf die Dauer nicht gefallen bleiben wird, sondern wiederhergestellt werden wird. Und zwar auch auf das Ende hin. Römer 11, Vers 11 heißt es, ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das ist ausgeschlossen. Sondern durch ihren Fall, also, oder man kann auch übersetzen, durch ihren Fehltritt, also da durch die Tatsache, dass sie Jesus abgelehnt haben, das Volk Israel, nach dem Fleisch, durch diese Tatsache ist den Nationen, also den Heiden, das Heil geworden. Und zwar, um sie zur Eifersucht zu reizen, also die Juden. Wenn aber ihr Fall, also ihr Versagen sozusagen am Anfang, als Jesus gekreuzigt wurde, wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wie viel mehr ihre Vollzahl? Mit anderen Worten, Paulus sieht voraus, dass am Ende der Zeit auch das Volk Israel vermehrt zu Jesus Christus kommen wird. Dass die Zahl der Juden, die sich bekehren zu Jesus, zunehmen wird. Und das sehen wir tatsächlich ganz, ganz deutlich die letzten Jahrzehnte. Ich weiß noch, als ich begonnen habe als Pastor vor 25 Jahren, da galt es schon als ein Zeichen Gottes, dass es in Israel, also im heutigen Land Israel, unter den Juden etwa 5000 sogenannte messianische Juden gab. Ja, also 5000 Juden, die an Jesus geglaubt haben. Damals. Und es galt schon, das war schon historisch, weil das hat es zuvor nie gegeben. Ja? Das war schon historisch. Aber inzwischen, die letzten 25 Jahre, hat sich das messianische Judentum in Israel und weltweit massiv verbreitet. Inzwischen allein die vor allen Dingen unter den russischen Juden, da haben sich inzwischen Zehntausende zu Jesus bekehrt. Das heißt, es ist tatsächlich zu sehen, dass einfach die Wiederherstellung von Israel gewaltig an Fahrt aufnimmt und gleichzeitig, und das sagt eben die Bibel auch, weil Israel eben nicht verworfen ist, gleichzeitig werden eben auch die Verheißungen an das Volk Israel und an das Land Israel erfüllt. Und das können wir auch sehen. Ja? Also wenn es hier heißt, in Hesekiel Kapitel 36 zum Beispiel, in Bezug auf das Volk Israel, das sind Verheißungen, weißt du, gewaltige Verheißungen. Und Paulus sagt ja, sie sind nicht verworfen. Das heißt, wenn sie nicht verworfen sind, dann gelten auch die Verheißungen immer noch für sie. Das heißt auch, die Verheißungen, die Gott ihnen gegeben hat im Alten Bund, gelten für sie. Und hier steht zum Beispiel in Hesekiel 36, ab Vers, Moment, ich muss gerade schon schauen, wo der Vers ist, welcher Vers es ist, damit ich euch da den richtigen sage. 24, ab Vers 24, genau, da heißt es, und ich werde euch, also das Volk Israel, aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Das ist interessant, ja? Ich meine, das hört sich an wie die Geschichte seit 1948. Amen. Fast 2000 Jahre lang war das Volk Israel verstreut unter alle Nationen, unter alle Völker. Und 1948 plötzlich haben sie ihren eigenen Staat bekommen. Die Einwanderung nach Israel hat schon vorher begonnen, schon Ende des 19. Jahrhunderts. Aber dann ab 1948, ab dem Moment, wo es den eigenen Staat gab, natürlich beschleunigt. Und wenn wir heute sehen, auch da hat allein die Bevölkerung Israels hat die letzten 25 Jahre auch um mehr als 2 Millionen, glaube ich, zugenommen. Und zwar vor allen Dingen durch Einwanderung. Also durch Juden, die eingewandert sind, insbesondere aus der ehemaligen Sowjetunion, aber auch aus anderen Nationen, bis hin nach Äthiopien und China, wandern Juden nach Israel ein. Und das nach 2000 Jahren. Ich meine, das ist ein Wunder. Weißt du, das gibt es kein anderes Volk in der Geschichte, kannst du finden, wo sowas passiert. Verstehst du? Wenn irgendwo in der Geschichte Völker zerstreut wurden, vernichtet wurden, so wie die Juden vernichtet worden sind und zerstreut wurden von den Römern im Jahr 70 nach Christus, du kannst nirgendwo in der Geschichte ein Volk finden, das sich wieder in seinem ursprünglichen Land gesammelt hat. Es gibt es nicht. Der Grund, warum das überhaupt möglich wurde, ist, weil es das Wort Gottes sagt. Amen. Weil das Wort Gottes es sagt und deswegen muss es so geschehen. Und er sagt, und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Und jetzt ist interessant, der Vers 35, im selben Zusammenhang sagt der Prophet, und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Mit anderen Worten, Gott verbindet mit der Wiederherstellung des Volkes Israel in seinem angespannten Land, verbindet er auch die Bekehrung Israels zum lebendigen Gott und in neutestamentlichen Zusammenhang natürlich zu Jesus Christus. Amen. Das heißt, es geht parallel. Also ist auch das kein Zufall, dass wir die letzten Jahrzehnte eben die Sammlung Israels im Land sehen und parallel mehr und mehr Juden weltweit, die sich zu Jesus Christus bekehren. Verstehst du? Das ist die ganzen letzten 2000 Jahre Kirchengeschichte, stand es hier im Wort Gottes, aber jetzt erfüllt sich. Ist das ein Zeichen, oder? Amen, das ist ein Zeichen, verstehst du? Ich sage immer so, ich glaube, Derek Prince hat es ursprünglich gesagt, von ihm habe ich das, glaube ich, aber das habe ich so verinnerlicht, einfach diesen Satz, das Volk Israel, dem Fleisch nach, also das natürliche Volk Israel, ist Gottes Zeiger auf der Weltenuhr. Das heißt, was die Stunde geschlagen hat, kannst du immer an Israel ablesen. Amen. Und ich meine, Israel die letzten 70 Jahre ist eine absolute Erfolgsgeschichte. Allein im Natürlichen. Ich meine, sie sind angefeindet von allen Seiten, aber das sagt das Wort Gottes auch voraus, das ist ganz normal. Ja, aber gleichzeitig, ich meine, sie haben die besten Wissenschaftler, sie haben eine super laufende Wirtschaft, sie haben dieses Land, das vorher einfach über fast 2000 Jahre hinweg mehr oder weniger Wüste war, haben sie zum Blühen gebracht, haben sie fruchtbar gemacht. Das ist der absolute Hammer. Ich meine, viele von euch waren ja auch schon dort und haben das dort gesehen. Wenn du vor 1948 nach Israel gereist wärst, dann hättest du ein ganz anderes Land gesehen. Da hättest du nicht so viel Grün gesehen, wie du heute siehst. Das war vor allen Dingen Wüste. Ja? Zum großen Teil nicht urbares Land. Und jetzt die letzten Jahrzehnte hat sich das so gewaltig entwickelt, seitdem die Juden wieder im Land gesammelt werden. Ja? Das ist ein wichtiges Zeichen einfach für das Ende der Endzeit. Amen. Man könnte dazu noch vieles weitere natürlich sagen, aber ich will es mal dabei belassen. Ich möchte euch einfach diese verschiedenen Stränge einfach zeigen, die uns zeigen und demonstrieren, wo wir stehen von der Zeit her. Das eine ist die Endzeitrede von Jesus, das andere ist die Wiederherstellung des Volkes Israel und eine dritte Sache wäre noch, die ich an der Stelle anführen könnte, ist das, was wir die letzten Monate hier in der Schule immer wieder behandelt haben, das, was ich unter dem Thema die Wiederherstellung aller Dinge genannt habe. Auch da können wir noch mal die Folie an die Wand werfen, weil auch da sehen wir das sehr, sehr gut. Die Wiederherstellung aller Dinge, bitte. Die Wiederherstellung aller Dinge. Ja, genau, da. Genau. Okay, Wir haben uns da über Monate hinweg haben wir uns damit beschäftigt, mit diesem Thema, die Wiederherstellung aller Dinge, wie wir ich habe es gerade erwähnt, wie wir uns angeschaut haben, dass im Mittelalter die Ausbreitung des Christentums eigentlich mehr oder weniger zu einem Stillstand gekommen ist und dann seit dem 16. Jahrhundert nach Christus durch verschiedene Bewegungen einfach schrittweise Wahrheiten, die auch während des Mittelalters verloren gegangen waren, Wahrheiten des Glaubens, ja, die Tatsache, dass wir aus Glauben gerechtfertigt sind zum Beispiel, die Tatsache, dass wir neues Leben haben aus Glauben, von Neuem geboren werden können aus Glauben, dass wir mit dem Heiligen Geist gesalbt werden können aus Glauben und jetzt seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts, dass wir durch Glauben aus Glauben versetzt sind in die Herrlichkeit Gottes. Es sind Schritt für Schritt Wahrheiten, die Gott wiederhergestellt hat oder dabei ist, wiederherzustellen in den letzten Jahren, die direkt zusammenhängen mit dem Erlösungswerk von Jesus, ja, mit dem wir uns ja identifizieren, damit es in unserem Leben wirksam wird. Ja. Der Schlüssel zum Erlösungswerk ist ja immer Identifikation. Ja. Und da haben wir eben gesehen, wie in der Reformation diese Tatsache, dass wir mit Jesus gekreuzigt und gerechtfertigt sind im Geist, wiederhergestellt worden ist. Dass in den Erweckungsbewegungen wiederhergestellt worden ist, dass wir mit Jesus begraben sind und auferweckt worden sind zu einem neuen Leben. Ja. Und in der Pfingstbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts, dass wir durch Jesus den Geist des Auferstandenen in uns haben, auf uns haben, seine Salbung auf uns haben, in dem Moment, wo wir das im Glauben in Anspruch nehmen. Und all das mündet dann zum letzten Punkt, der jetzt erst die letzten Jahre beginnt wiederhergestellt zu werden, nämlich die Tatsache, und das passt heute zur Himmelfahrt, ja, dass eben Jesus nicht nur stellvertretend für uns gestorben ist, nicht nur stellvertretend für uns auferweckt worden ist, sondern auch stellvertretend für uns aufgefahren ist in den Himmel, sodass wir durch ihn aufgefahren, versetzt und verherrlicht sind mit Jesus. Jetzt schon im Geist durch Glauben an das Evangelium. Dass das jetzt Realität ist. Und wir haben gesehen bei diesem ganzen Thema Wiederherstellung aller Dinge, ihr merkt, ich fasse jetzt in 5 Minuten zusammen, was ich in insgesamt 10 Stunden oder so gelehrt habe. Ja, also wenn du dieses Thema, wenn du da noch nicht in der Schule dabei warst bei dem Thema Wiederherstellung aller Dinge, dann guck, dass du die Videos dir nachschaust zu diesem Thema, weil das ist ein ganz wichtiges Thema. Übrigens wird in ein paar Monaten wird ein kleines Büchlein rauskommen das, im Schleife Verlag. Das ist gerade fertig geworden. Ich habe jetzt in der Corona-Zeit ein kleines Buch geschrieben mit dem Titel Die Wiederherstellung aller Dinge. Da werden auch diese Tabellen dann drin sein, da hast du alles dann nochmal zusammengefasst in diesem Buch, es wird so 70, 80 Seiten sein. Da ist dieses ganze Thema, die Wiederherstellung, das heißt auch die Wiederherstellung aller Dinge, das Buch, da wird es alles drin sein. Auch diesen Punkt mit den 3 Zeichen, das ist ja auch wieder interessant, auch im Hinblick auf, wo stehen wir zeitlich. Ja? 3 Zeichen hat der Apostel Petrus genannt im Apostelgeschichte 2, die geschehen müssen oder erfüllt sein müssen, bevor Jesus wiederkommt. Und eines dieser Zeichen ist eben das Blut. Ja, das bezieht sich auf die Erlösung, also auf das neue Leben, das wir durch Jesus haben, gekreuzigt, gerechtfertigt, begraben und auferweckt ist durch das Blut Jesu Christi passiert. Das 2. Zeichen, von dem er spricht, ist das Feuer. Das bezieht, können wir das ein bisschen lauter machen? Ich habe das sonst immer so, muss das immer so ziehen da. Das Feuer des Heiligen Geistes, ja, steht für den Heiligen Geist. Das ist die Wiederherstellung, die wir hatten in der Pfingstbewegung. Das ist das 2. Zeichen des Feuers. Und dann haben wir das 3. Zeichen, das jetzt aktuell wiederhergestellt wird oder jetzt aktuell erfüllt wird, der Rauchdampf, der für die Herrlichkeit Gottes steht. Deswegen jetzt die Herrlichkeitsbewegung. Ja, wir haben gesehen, es könnte durchaus sein, dass diese Herrlichkeitsbewegung, die jetzt seit Anfang des 21. Jahrhunderts begonnen hat, dass es tatsächlich die letzte große Bewegung ist, bevor dann tatsächlich das Ende kommt. Ja, ich bin immer vorsichtig mit so Aussagen, ja, das ist die letzte Bewegung, man weiß nie, was Gott noch alles auf Lager hat, ja. Aber es könnte durchaus sein, vieles läuft da drauf zu sozusagen, diese Zeichen laufen da drauf zu und Petrus hat ja gesagt, das ist ja die Schriftstelle, auf der dieses ganze Thema Wiederherstellung aller Dinge basiert, Petrus hat ja gesagt, Jesus muss aufgenommen werden in den Himmel bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. die durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet worden sind. Das heißt, wenn sich die Verheißungen, die die Bibel gibt, dass sie hier auf dieser Erde noch Wirklichkeit werden müssen, wenn sich die Verheißungen zu erfüllen beginnen, und dazu gehören eben die Verheißungen, zum Beispiel der Wiederherstellung des Volkes Israel. Ja. Aber dazu gehört genauso die Verheißung aus Habakuk 2, Vers 14, dass nämlich die ganze Erde bedeckt sein wird mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Dazu gehört auch die Verheißung in Haggai Kapitel 2, Vers 6 bis 9, wo es heißt, größer wird die Herrlichkeit dieses zukünftigen Hauses sein. Ja, das heißt, die herrliche Gemeinde muss offenbar werden, damit Jesus wiederkommen kann. Das Evangelium muss verkündet werden und die Herrlichkeit des Herrn muss die Erde bedecken, so wie die Wasser die Meere bedecken. Vorher wird das Ende nicht kommen. Deswegen haben wir noch einiges vor uns. Weißt du, es ist jetzt nicht der Moment, um die Decke über den Kopf zu ziehen und zu sagen, okay, jetzt warte ich auf die Entrückung. Amen. Ja, manche Christen leben so, die sagen, ich mache am besten gar nichts, dann mache ich nichts falsch. Immer schön vorsichtig und irgendwann kommt die Entrückung, dann bin ich ja weg. Also Halleluja, ich ziehe mir so lange die Decke über den Kopf, bis die Entrückung kommt. Mein Köfferchen ist gepackt, steht neben dem Bett, ich bin unter der Decke. Sobald die Entrückung kommt, ich zum Köfferchen und weg. Pass auf. Da habe ich in dem Fall nicht so gute Nachricht für dich. Weil Jesus sagt nämlich auch was Interessantes zum Thema Entrückung, wo wir ja heute Abend jetzt dazu kommen. Er sagt was Interessantes in Matthäus 24, auch im Zusammenhang mit der Endzeitrede. Er sagt hier, nämlich, wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über sein Gesinde gesetzt hat, um ihnen Speise zu geben zur rechten Zeit? Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. In anderen Worten, er sagt nicht, glückselig bin ich, wenn ich dich unter der Decke finde, wenn ich wiederkomme. Ja, also diese ganze Coronavirus-Geschichte will ja bei den Leuten nur dieses eine bewirken im Endeffekt. Der Teufel will das bewirken, dass sich alle einfach in irgendwo zurückziehen unter ihre Decke und sagen, ja, jetzt irgendwann mal. Und die Nichtchristen sagen, ja, irgendwann mal bis bessere Zeiten kommen. Und die Christen sagen, okay, bis die Entrückung kommt. Nein, aber er sagt, glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Wenn aber jener als böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt auf sich warten und anfängt seine Mitknechte zu schlagen und isst und trinkt mit den Betrunkenen, also macht dumme Sachen, so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und in einer Stunde, die er nicht weiß. Und jetzt wird es ein bisschen deftig. Das heißt nämlich, und er wird ihn entzwei schneiden und ihm sein Teil festsetzen bei den Heuchlern. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Okay? Also es ist gut, wenn du für die Entrückung vorbereitet bist. Amen? Und wie bist du am besten vorbereitet auf die Entrückung? Du bist vorbereitet, indem du jetzt das tust und indem du dich jetzt mit dem beschäftigst und auf das ausrichtest, was dein Herr jetzt, bevor er die Entrückung schicken möchte, tun möchte. Nämlich das Evangelium verkünden bis an die Enden der Erde, die Herrlichkeit Gottes ausbreiten auf diesem Planeten Erde, das Volk Israel wiederherstellen und in Vollzahl ins verheißene Land kommen lassen und zu Jesus führen. Ja, das Evangelium ist nicht umsonst, den Juden zuerst und dann auch den Griechen. Das heißt, diese Dinge sind auf dem Herzen Gottes für diese Zeit, in der wir uns befinden. Wir befinden uns immer noch im Zeitalter der Gnade. Wir befinden uns im Zeitalter des Heiligen Geistes. Das Zeitalter des Heiligen Geistes ist nicht das Zeitalter des Gerichtes. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du das verstehst. Weißt du, diese Corona-Geschichte ist nicht ein Zeichen, dass die Trübsal begonnen hat. Amen. Weil darüber werde ich jetzt heute Abend ein bisschen sprechen. Die Trübsal beginnt nicht, bevor nicht die Entrückung gekommen ist. Amen. Ich muss jetzt nicht Amen sagen, weil ich weiß, da gibt es auch andere Lehrmeinungen. Es gibt da verschiedene Lehrmeinungen. Manche sind der Meinung, ja, die Gemeinde Jesu wird durch die Trübsal, die große Trübsal, von der ja in der Offenbarung die Rede ist, oder auch Jesus in Matthäus 24 spricht von dieser Zeit. Ja, ist ganz interessant. Er sagt da, denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nie sein wird. Aber schon da merkst du, wenn er das sagt, merkst du schon, wenn er das so sagt, dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nie sein wird. Dann merkst du schon, Jesus spricht von einem anderen Zeitalter sozusagen wieder. Er spricht von einer anderen Zeit. Er spricht hier nicht mehr von der Zeit der Gnade. Er spricht nicht mehr von der Zeit des Evangeliums. Oder nein, das ist falsch gesagt. Evangelium ist auch in der Trübsal noch. Aber er spricht nicht mehr von der Zeit des Heiligen Geistes im eigentlichen Sinne. Er spricht nicht von diesem Zeitalter, in dem wir uns jetzt befinden, sondern er spricht dann von einem Zeitalter, wo das Gericht überhand nimmt. Ja? Völlig überhand nimmt. Und jetzt pass auf, einfach damit du das ein bisschen besser einordnen kannst. Wir können jetzt mal die 7 Ereignisse an die Wand werfen, die 7 Ereignisse der Endzeit, die also auf das Ende der Endzeit folgen. Bis jetzt haben wir von Dingen gesprochen, die jetzt in dieser Zeit sind. Jetzt kommen wir zu Dingen, die geschehen werden. Ja? Eschatologie ist ja das Thema dieser Stunden und Eschatologie ist die Lehre von den letzten Dingen. Das heißt also auch von den Dingen, die noch geschehen werden. Und das Nächste, was geschehen wird, das Nächste, was auf dem Plan Gottes ist, ist die Entrückung der Gemeinde Jesu. Und viele verwechseln tatsächlich die Entrückung der Gemeinde Jesu mit dem, was landläufig die Wiederkunft Jesu genannt wird. Tatsache ist, die Entrückung, du kannst es genau nachlesen, wie die Entrückung ablaufen wird, 1. Thessalonicher 4, Vers 15 bis 18. Bei der Entrückung wird Jesus nicht auf die Erde kommen. Entgegen mancher landläufiger Meinung. Bei der Entrückung wird Jesus nicht auf die Erde kommen, sondern bei der Entrückung werden wir in den Himmel gehen und er wird uns in den Wolken, Wolke, wofür steht Wolke wohl? Kannst mal drüber nachdenken. Er wird uns in den Wolken, vielleicht auch in den sichtbaren Wolken, das mag auch sein, aber ich denke auch, dass es sich um die Wolke der Herrlichkeit handelt, aber er wird uns in den Wolken begegnen. Das heißt, hier ist nicht davon die Rede, dass er auf die Erde kommt, sondern es ist davon die Rede, dass wir zu ihm gehen und dass wir ihn in der Luft treffen. Das ist das Ereignis der Entrückung. 1. Thessalonicher 4, Vers 15, da sagt er, denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, sagt Paulus. Also hier sagt Paulus, hier sage ich nicht meine eigene Vorstellung, sondern das sagt der Herr selber. Nämlich, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen Schlafenden keineswegs zuvorkommen werden, also die schon gestorben sind in Christus. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in den Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Also mit anderen Worten, die Entrückung ist eigentlich das, was Jesus an Himmelfahrt, heute haben wir ja Himmelfahrt, was Jesus an Himmelfahrt erlebt hat, erleben wir bei der Entrückung. Ja? Körperlich. Im Geist haben wir es jetzt schon. Wir sind mit ihm schon versetzt an himmlische Orte, aber bei der Entrückung passiert das, was wir jetzt im Geist schon haben, auch körperlich. Das heißt, wir werden zu ihm hin entrückt, er kommt uns entgegen. Ja, es ist wie der Bräutigam, der seine Braut in Empfang nimmt. Ja, Jesus sieht seine immer herrlicher werdende Braut hier auf der Erde. Er sieht, wie immer mehr dieses Haus der größeren Herrlichkeit in seinem Leib gebaut wird, überall auf der Welt. Und seine Braut immer schöner und schöner wird, während es drumherum immer finsterer und finsterer wird in der Welt, wird seine Braut immer schöner und immer herrlicher. Und irgendwann mal sagt Jesus, jetzt hält mich nichts mehr hier oben, Vater. Ich kann nicht mehr hier auf meinem Thron sitzen bleiben, sondern diese Braut ist inzwischen so herrlich geworden, die Erde kann sie nicht mehr halten. Schau mal, sie kommt schon Richtung Himmel, sie schwebt schon Richtung Himmel und Jesus erhebt sich von seinem Thron und sagt, wow, da ist sie. Die schnapp ich mir. Amen. So kannst du dir die Entrückung vorstellen. Amen. Halleluja. Mit anderen Worten, du kannst auch so sagen, wenn wir vom Kommen Jesu sprechen, dann kannst du so sagen, die Entrückung ist eigentlich gleichzeitig das Kommen Jesu für seine Braut. Und deswegen wird es manchmal eigentlich fälschlicherweise als Wiederkunft Jesu bezeichnet. Man könnte, wenn man so will, könnte man sagen, es ist sozusagen das erste Kommen Jesu, aber es ist das Kommen Jesu allein für seine Braut. Bei diesem ersten Kommen kommt Jesus nicht für die Welt. Wenn er für die Welt kommt, kommt er in anderer Weise. Das Kommen von Jesus für die Welt beschreibt Jesus in Matthäus 24, ja, am Ende der Trübsal. Ja, am Ende der Trübsal, da spricht er davon, gleich nach jener Bedrängnis und so weiter wird die Sonne versinstert werden und so weiter und so fort. Und dann heißt es, und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes. Ja, das siehst du schon, für die Welt ist es nicht unbedingt ein freudiges Ereignis dann. Jedenfalls nicht für alle, sondern sie werden wehklagen, weil sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen, auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Ja? Also das ist die eigentliche Wiederkunft des Herrn. Das ist eigentlich die Wiederkunft. Du kannst sagen, es ist sein zweites Kommen, das Kommen für die Welt. Wir haben ein erstes Kommen, das Kommen für seine Braut. Wir haben ein zweites Kommen, das Kommen für die Welt. Amen. Erstes Kommen, 1. Thessalonicher 4, Vers 15 bis 18, ist die Entrückung der Gemeinde Jesu. Ja? Zweites Kommen, das Kommen für die Welt, ist die Wiederkunft Jesu. Und dazwischen haben wir die große Trübsal. Amen. Okay, jetzt gibt es einige Leute, die sagen, ja, die Gemeinde muss doch durch die große Trübsal durch. Oder gibt es auch unterschiedliche Lehren. Dann gibt es manche, die sagen, ja, in der Mitte, die Gemeinde muss durch die erste Hälfte der Trübsal noch durch und nach 3,5 Jahren kommt dann die Entrückung und die restliche Welt ihre letzten 3,5 Jahre. Aber pass auf, es ist eigentlich ganz einfach. Das widerspricht alles ganz klar eigentlich den Aussagen von Paulus in 2. Thessalonicher 2, wo er nochmal über die Entrückung spricht. In 2. Thessalonicher 2, ab Vers 3, da sagt er nämlich, beziehungsweise ich lese ab Vers 2, ich lese ab Vers 1, ist am einfachsten. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, hier spricht er jetzt von der Entrückung, ja, unsere Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief. Also gab es offensichtlich einige, die haben erschreckende Briefe geschrieben. Das gibt es heute auch. Heute schreiben sie es nicht per Brief, sondern schicken es per WhatsApp durch die Lande. Dass ihr euch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Von welchem Tag des Herrn spricht er jetzt hier? Er spricht hier von diesem Tag des Herrn zum Gericht. Er spricht von der Wiederkunft für die Welt. Ja? Er spricht davon, von dem Zeitpunkt, der dann unmittelbar vor dem tausendjährigen Reich, jetzt ist gerade wieder weg, kannst wieder hinmachen, das tausendjährige Reich, genau, der unmittelbar vor dem tausendjährigen Reich, kommt. Von diesem Tag spricht er. Und er sagt hier, dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe. Also er spricht von einem Tag, von diesem Tag auch, wo ich gerade vorgelesen habe, sie werden alle wehklagen, wenn dieser Tag kommt. Ja, weil Jesus, wenn er kommt für die Welt, die ihn nicht angenommen hat, dann ist das erstmal für sie ein erschreckendes Ereignis. Weil es ist klar, ich meine, wenn du damals für die Leute in Jerusalem war es eine erschreckende Sache, als Petrus ihnen verkündet hat und gesagt hat, hey, der Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott zum Heiland und Christus gemacht. Das war für sie ganz schön erschreckend, weil, Moment mal, ich habe ihn gekreuzigt. Und jetzt ist er der Herr der Welt, also habe ich ein Problem. Ja. Und genauso wird es für die Leute in der Welt ein Problem sein, weil sie feststellen, dass den sie abgelehnt haben, dessen Opfer sie abgelehnt haben, das ist ein gewaltiges, weißt du, gewaltiges Opfer. Weißt du, nicht ein Opfer von Stierblut oder von Ochsenblut oder von Taubenblut oder von sonst irgendwas, sondern das Blut des einzigartigen Sohnes Gottes selber, das Blut von Gott selbst. Jeder, der am Ende Jesus nicht angenommen hat, wird dessen schuldig sein, dass er dieses Blut abgelehnt hat. Und wenn dann Jesus ihnen begegnet, sei es bei der Wiederkunft oder natürlich auch nach ihrem Tod, wenn sie vorher sterben, für jeden, der das realisieren wird, dieses Blut, dieses Opfer habe ich abgelehnt, wird es ein schreckliches Ereignis sein. Das sagt uns die Bibel ganz klar. Aber er sagt eben auch zu den Thessalonichern, lasst euch nicht erschrecken, denn dieser Tag ist noch nicht da. Dieser Zeitpunkt ist noch nicht da. Noch sind wir in der Zeit der Gnade. Ja? Und dann sagt er nämlich, dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe, denn dieser Tag, also dieser schreckliche Tag, kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist, nämlich der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Hier spricht er ganz klar vom Antichristen, der in der Zeit der großen Trübsal offenbar werden wird und die Macht übernehmen wird hier auf dieser Erde für 7 Jahre. Ja. Er spricht hier von diesem Geist, von dieser Macht. Und jetzt sagt er aber, jetzt pass auf, das ist auch sehr interessant. Jetzt sagt er, erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisst ihr, jetzt drückt er sich etwas verhüllt aus. Offensichtlich hat er ihnen was gesagt, als er bei ihnen war, was er hier nicht mehr ausführt. Weil er sagt nämlich, jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit geoffenbart wird. Also der Antichrist. Ja? Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Nur offenbart es sich nicht, bis der, welcher jetzt zurückhält, aus dem Weg ist. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr Jesus dann beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. In anderen Worten, Paulus sagt, jetzt in dieser Zeit der Gnade gibt es noch einen, der verhindert, dass der Antichrist sich voll offenbaren kann. Er sagt, das Geheimnis des Antichristen ist schon wirksam. Der Geist der Gesetzlosigkeit ist schon wirksam auf der Erde. Du kannst die Auswirkungen bis zu einem gewissen Maß von antichristlichem Wirken auf der Erde sehen. Und du hast auch in der Geschichte der Menschheit schon einige, die durchaus als ein Vorschatten auf den Antichristen gelten können. Ich meine, da fällt uns natürlich sofort zum Beispiel Hitler ein. Ja? Ein Vorschatten auf den Antichristen, aber nicht der Antichrist. Ein Vorschatten. Aber er konnte sich nicht lang halten, er war nur ein Vorschatten. Warum konnte er sich nicht lang halten? Weil es einen gab, der zurückhält. Von dem spricht Paulus. Es gab einen, der zurückhält. Ja, und so gibt es den, gibt es heute noch. Und jetzt musst du mal überlegen, wer könnte das sein, der zurückhält, dass der Antichrist sich in seiner vollen Macht entfalten kann. Wer könnte das sein? Der Heilige Geist. Und wo ist der Heilige Geist? Und deswegen sind beide Antworten richtig, die er gesagt hat. In der Gemeinde. Also in uns. Solange der Heilige Geist in Christen hier auf dieser Erde wirken kann, hat der Antichrist nicht freie Bahn. Kann er nicht haben. Weißt du, das Zeitalter der Gnade hat begonnen mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Das Zeitalter der Endzeit hat begonnen mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und das Zeitalter der Gnade wird beendet werden durch den Entzug des Heiligen Geistes hier auf dieser Erde. Und jetzt rat mal, wann dieser Erde der Heilige Geist entzogen wird. Wenn wir entrückt werden. Und dann hat der Antichrist freie Bahn. Aber vorher nicht. Vorher kann er hier oder da eine gewisse Kontrolle gewinnen, je nachdem, auch in einzelnen Regionen. Ich meine Nordkorea, ja, also das ist auch nah dran, sicherlich. Ne? Andere Länder, ja. Also er kann einen gewissen Raum gewinnen, aber er kann nicht die ganze Welt einnehmen. Solange der da ist, der zurückhält. Solange der Heilige Geist in Christen da ist, solange Söhne und Töchter Gottes hier auf dieser Erde sind, kann es nicht sein, dass der Antichrist sich in vollem Maße offenbaren kann. Amen. Dazu muss erst der weg sein, der zurückhält. Und das ist der Heilige Geist in der Gemeinde. Amen. Und dann, weißt du, dann geht es ganz schnell. Weißt du, wenn du dieser Welt, und deswegen ist ja natürlich, die Corona-Geschichte ist einfach eine Wehe der Endzeit. Es ist ein Versuch des antichristlichen Geistes Raum zu gewinnen, indem er einfach versucht, die Christen zu schatten und die Erweckung irgendwie zu hindern und die Verkündigung des Evangeliums zu hindern. Versucht er nur, schafft er ja nicht. In Wirklichkeit bewirkt er das Gegenteil, es geht nur umso schneller. Aber es ist ein Versuch, warum? Weil er einfach weiß, hey, er muss den wegkriegen, der zurückhält. Aber er kriegt ihn nicht weg. Sondern nur Gott in seiner Souveränität wird irgendwann mal entscheiden und sagen, so, jetzt entziehe ich dieser Welt für 7 Jahre tatsächlich die Braut Christi. Und damit ist nicht gesagt übrigens, das ist auch nebenbei, dass wenn wir dann zur Trübsal kommen, werden wir das uns noch anschauen, dass in der Trübsal sich keine Menschen mehr bekehren werden. Weil die Bibel gibt es ja immer noch. Wir sind zwar weg, aber das Wort Gottes bleibt. Und die Videos oder DVDs oder YouTube-Videos von uns gibt es auch noch. Das heißt, natürlich werden sich auch in der großen Trübsalzeit noch Menschen bekehren. Aber weil einfach auf einen Schlag praktisch eine so große Menge, ich meine, es sind ja Millionen von Christen, auf einen Schlag werden Millionen von Christen diese Erde verlassen und damit das Wirken Gottes auf dieser Erde zum Ende kommen. Und das ist die Gelegenheit für den Antichristen zu übernehmen. Und ich möchte nicht zu denen gehören, die sich erst in der Trübsal bekehren, weil die haben es nicht einfach. Amen. Die wird es geben und die werden am Ende auch errettet werden. Das Wort sagt es, wenn das tausendjährige Reich beginnt, werden sie mitherrschen, ja, weil sie sich nicht befleckt haben durch den antichristlichen Geist. Es werden einige sein, aber es ist definitiv nicht die einfachste Zeit. Also besser ist es, vor der großen Trübsal zu gehen. Amen. Vielleicht wird es für manche sogar auch leicht sein, sich zu bekehren in der großen Trübsal, weil einfach die Verhältnisse so schrecklich sind, dass du so verzweifelt bist, dass du vielleicht eher zur Bibel greifst. Das kann sein, das weiß ich nicht. Also es wird definitiv Bekehrungen geben. Aber das Beste ist definitiv, zu denen zu gehören, die vorher gehen. Halleluja. Und das Wort Gottes sagt, jeder Gerechte wird dem Gericht entzogen. Weil du siehst in der Bibel, weißt du, auch die Lehre, dass die Gemeinde Jesu durch die große Trübsal durch muss, widerspricht eigentlich auch dem gesamten Charakter Gottes und dem Handeln Gottes in der gesamten Bibel, wenn du siehst. Weil immer, wenn Gott gerichtet hat, hat er vorher den Gerechten die Möglichkeit gegeben zu entkommen. Und die große Trübsal ist ja sozusagen wie ein großer Vorschatten eigentlich auf das Endgericht, also auf den Feuersee letztendlich. Ja. Das ist ja du liest ja in der Offenbarung, was da alles an furchtbaren Dingen passiert. Das ist wirklich kein Spaß. Ja. Das ist ein Vorschatten auf das große Endgericht. Aber Gott wäre nicht Gott, Gott wäre kein gerechter Gott, wenn er nicht den Gerechten vorher den Ausweg gibt. Ja, er hat Lot die Möglichkeit gegeben, aus Sodom und Gomorra zu gehen, bevor er Sodom und Gomorra vernichtet hat. Amen. Und interessant, auch Jesus selber sagt in Matthäus 24 auch in seiner Endzeitrede, noch eine interessante Sache. Und daran kannst du es auch sehen. Und das spricht eben auch für diese Lehrmeinung, die ich vertrete und die mit mir auch viele, viele andere natürlich Theologen vertreten. Wie gesagt, es gibt auch die andere Position, die sind auch errettet. Halleluja. Aber es spricht doch einiges dafür. Halleluja, dass es so ist, wie ich es euch jetzt lehre. Weil er sagt nämlich hier, das ist auch sehr interessant, Matthäus 24, Vers 37. Er sagt nämlich, aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten, verheirateten, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Mit anderen Worten, er sagt, das Endzeitgeschehen ist parallel zu sehen zu dem, was mit Noah passiert ist. Was ist mit Noah passiert? Gott sprach zu Noah und sagt, hey, ich werde diese Welt richten. Da kommt eine gewaltige Flut. Ich meine, das kannst du vergleichen mit einer großen Trübsal. Ja, alle ertrinken, das ist schon durchaus Trübsal. Es kommt eine große Flut, sagt er zu Noah, und jetzt bau eine Arche. Und dann sagten die Leute, sagten zu Noah, was machst du da? Und Noah sagte, ich baue eine Arche, kommt mit mir in die Arche. Und ihr werdet errettet werden von der Flut, die kommt. Aber sie haben nicht gehört auf das, was er sagte. Und als Noah in die Arche ging und die Tür zumachte, da war es zu spät. Aber vorher war es ein Zeichen. Sie sahen diese Arche. Was ist denn die Arche Noah im Neuen Bund? Die Gemeinde Jesu. Ja, das ist das Zeichen dafür. Die Taufe, sagt Petrus, sagt, die Taufe ist, er vergleicht die Taufe mit der Arche Noah. Er sagt praktisch, durch die Taufe werden wir jetzt im neuen Bund errettet, so wie sie damals durch die Arche, durch das Wasser hindurch errettet wurden. Amen. Mit anderen Worten, Gott gibt immer die Rettung, bevor er das Gericht gibt. Er gibt immer die Gnade, bevor er das Gericht gibt. Seitdem der Heilige Geist ausgegossen wurde, leben wir in der Zeit der Gnade. Die Zeit des Gerichtes kommt, und die große Trübsal wird ein erster großer Vorschatten darauf sein. Und ich möchte nicht dabei sein. Aber vorher gibt es die Zeit der Gnade. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der angenehme Tag, sagt Paulus. Jetzt ist die angenehme Zeit. Ja, jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist nicht die Zeit, wo wir den Leuten ständig von der großen Trübsal sprechen, sondern jetzt ist die Zeit, wo wir den Leuten sagen, hey, komm zu Jesus, er will dich erretten. Er will dich erretten aus dem, was kommt. Es ist die Zeit der Gnade. Du kannst seine Herrlichkeit erleben. Du kannst sein Leben haben. Du kannst einfach diese Gewissheit haben. Halleluja, ich gehe nicht auf die große Trübsal zu, sondern ich gehe auf die große Entrückung zu. Ich meine, das ist schon eine andere Perspektive für dich als Christ, oder? Also, was ist unsere Perspektive? Fassen wir es zusammen zum Schluss. Unsere Perspektive ist mehr Herrlichkeit, mehr Ausbreitung des Reiches Gottes und am Ende die Entrückung. Die Perspektive der Welt ist mehr Finsternis, mehr Wehen, mehr Seufzen der Erde, heißt es auch im Römer 8, gegen die Sünde. Ja, es kann es auch diese Wehen wie den Coronavirus, kann es auch wie als ein Seufzen der Erde sehen, die gegen die Sünde seufzt. Ja. Mehr von diesen Dingen einfach in der Welt und am Ende die große Trübsal. Amen, jetzt kannst du wählen, welchen Weg du gehen willst. Verstehst du, das macht die Sache schon auch dringlich, weißt du? Halleluja, es macht es durchaus dringlich. Es macht es dringlich, dass wir wirklich beten und sagen, Herr, errette die Menschen. Ja, hol sie jetzt noch. Jetzt ist die Zeit der Gnade, weißt du? Jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist die Zeit, wo wir ihnen sagen, was Sache ist. Und jetzt ist die Zeit der Gnade, wo wir sie warnen, so wie Noah sie gewarnt hat und gesagt hat, es kommt eine Flut. Aber sie haben ihn ausgelacht. Sie haben gesagt, wir sind mitten in Mesopotamien. Da ist mehr Wüste als Flut. Sehr lächerlich. Genauso sagen sie in der Welt, wir haben alles im Griff, wir haben alles im Griff. Sie versuchen es jedenfalls, alles im Griff zu haben. Die letzten Wochen haben sie gemerkt, es ist ein bisschen schwierig mit dem alles im Griff. Aber viele glauben sie immer noch, dass sie alles im Griff haben. Aber dann kommt der Zeitpunkt, wenn die Finsternis losgelassen ist und die Gemeinde weg ist, dann werden sie feststellen, dass sie gar nichts mehr im Griff haben. Und dann ist es für viele schon sehr, sehr spät. Und dann gibt es nur noch die letzten 7 Jahre. Halleluja. Also, lasst uns eintreten im Gebet für die Menschen um uns herum. Lasst uns heiß sein, ihnen das Evangelium zu verkünden. Komm, stehen wir mal auf zusammen. Lasst uns heiß sein, voller Feuer für die Menschen um uns herum. Es ist die Zeit der Gnade. Aber das Wort Gottes sagt auch, die Zeit der Gnade geht irgendwann mal zu Ende. Halleluja. Ich glaube, dass wir schon noch ein bisschen Zeit haben, weil das Evangelium muss allen verkündet werden. Dann wird das Ende kommen. Die Herrlichkeit Gottes muss die ganze Erde erfüllen. Die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes muss die ganze Erde erfüllen. Die Gemeinde muss noch viel, viel herrlicher offenbar werden, als es momentan der Fall ist. Aber ich glaube auch, dass es schnell gehen kann. Und ich glaube auch, dass es in unserem Interesse ist, dass es schnell geht, weil umso schneller werden wir entrückt und was Besseres kann dir gar nicht passieren. Schau, stell dir mal vor, du wirst einfach entrückt auf den Wolken und da steht der wunderbare himmlische Bräutigam und sagt, auf dich habe ich schon gewartet. Ist doch wunderbar. He? Halleluja. Amen. Oh, preis den Herrn. Und das Wort sagt, ja, dann werden die einen, die werden auf dem Feld sein, zwei werden auf dem Feld sein und einer wird genommen werden und einer wird gelassen werden. Wer möchte zu denen gehören, die genommen werden? Also, ist nicht so, dass der andere keine Chance mehr hat, sich noch zu bekehren. Er hat noch 7 Jahre Zeit. Aber es wird dann nicht unbedingt einfacher. Es ist dann ein anderes Zeitalter. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Halleluja. Komm, lass uns ausstrecken zum Herrn. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir jetzt in dieser herrlichen Zeit der Gnade leben, Herr. Danke, dass jetzt die angenehme Zeit ist. Danke, dass jetzt die Zeit ist, wo dein Evangelium verkündet wird, Herr. Danke, dass jetzt die Zeit ist, Herr, wo Erweckung sich ausbreitet, überall auf der ganzen Erde, Herr. Danke, dass jetzt die Zeit ist, Herr, Herr, wo du Dinge beschleunigst im Geist, Herr, wo die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn mehr und mehr die ganze Erde erfüllt, so wie die Wasser die Meere bedecken, Herr. Danke, Jesus, dass jetzt die Zeit ist, wo du allen Menschen die Gelegenheit gibst, umzukehren, weil du bist ein gerechter Gott und du gibst allen Menschen die Gelegenheit, Buße zu tun, umzukehren, zu dir zu kommen, Jesus, und ihr altes Leben hinter sich zu lassen und dein neues Leben zu empfangen, Herr. Jetzt ist die Zeit dafür. Danke, Herr, dass du uns in unserem Herzen wirklich dieses Feuer gibst, Heiliger Geist, Herr. Diese Klarheit, auch diese Sicherheit, dass wir wissen, jawohl, wir sind die Gerechtigkeit Gottes und die Gerechten kommen nicht ins Gericht. Also unsere Gerechtigkeit im neuen Bund ist ja nicht die Gerechtigkeit des alten Bundes. Es ist nicht unsere eigene Gerechtigkeit. Nicht aufgrund unserer Taten, sondern es ist die Gerechtigkeit aufgrund von Jesus Christus in uns. Es ist, dass er für uns zur Sünde wurde, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Jesus, wir danken dir, Herr, dass durch dich, durch dein Blut, wir diese Gerechtigkeit geworden sind. Sag mal danke, danke, danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du mich gerecht gemacht hast. Halleluja, durch dein Blut, Herr. Danke, dass ich durch dich, nicht durch meine eigenen Werke, zu den Gerechten gehören darf. Danke, dass ich deswegen gesichert wissen kann, dass wenn du kommst, um deine Braut abzuholen, dann werde ich dabei sein und werde mit entrückt werden. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und gleichzeitig, Vater, beten wir für all die Menschen, die wir kennen um uns herum, Herr. Herr, von denen wir entweder noch nicht sicher sind, ob sie dabei sein werden, oder bei denen wir sogar ziemlich sicher sind, dass sie nicht dabei sein werden, stand momentan. Herr, wir beten für sie, Herr, dass sie zur Erkenntnis deiner Wahrheit kommen. Dass sie umkehren und Buße tun, Herr. Halleluja, und dass sie zu dir kommen, jetzt in dieser Zeit, Herr. Danke, dass du deine Ernte beschleunigst, rund um den ganzen Globus, Herr. Danke, Herr, dass du die Errettung der Menschen beschleunigst. Danke, dass du Erweckung beschleunigst, Herr. Danke, Herr, dass du Erlösung beschleunigst, Herr, und dass du die Zeit der Gnade beschleunigst, Herr, in den Leben der Menschen, Herr. Herr, und dass viele, viele zur Erkenntnis deiner Wahrheit kommen, jetzt in dieser Zeit, Herr. In dem Namen Jesus, Herr. Danke, Vater, für die Ausbreitung, Herr, deiner Herrlichkeit, Herr. Danke, dass wir in dieser Zeit leben dürfen, wo alles zusammenkommt, Herr. Die Wiederherstellung aller Dinge, die Wiederherstellung des Volkes Israel, die Wiederherstellung der Herrlichkeit Gottes in der Gemeinde, Herr. Der dritte Tag und der siebte Tag, alles kommt zusammen, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass damit auch jetzt diese gewaltige Explosion der letzten Ernte geschieht, Herr, um den ganzen Globus herum, Herr. Und um den ganzen Globus herum viele, viele, viele, viele Millionen, ja Milliarden von Menschen noch hineinkommen in das Reich Gottes, Herr, bevor die Entrückung geschieht, Herr. In dem Namen Jesu Christi, Herr, wir danken dir für diese Ernte, Herr. Halleluja, wir nehmen das in Anspruch, Herr. Wir stehen dafür ein, Herr, wir gehen dafür vorwärts, Herr. Danke, Jesus. Oh, danke für dein Feuer in der Gemeinde. Auch über dir über den Livestream. Ich setze sein Feuer frei in deinem Leben. Oh, das Feuer Gottes in dir. Also aus uns selber heraus können wir nicht brennen mit dieser Leidenschaft, aber er bewirkt es in uns, dass wir wirklich feurig sind, den Menschen wirklich die gute Botschaft zu geben und zu sagen, jawohl, jetzt ist noch deine Zeit. Komm, mach schnell. Halleluja. Lass dir nicht länger Zeit, dich zu entscheiden, weil der Tag des Herrn kommt, wenn niemand damit rechnet. Also ruhe dich auch nicht drauf aus, wenn ich sage, naja, ich denke, vielleicht dauert es noch ein bisschen. Ja, Tag und Stunde kennen niemand. Es kann auch schneller gehen, als du denkst. Halleluja. Aber gleichzeitig sei nicht passiv, verstehst du? Das ist immer die Spannung. Nicht passiv. Naja, wenn es eh morgen kommt, dann kann ich ja heute alles verkaufen und kann mich in den Bunker setzen. Gott weiß ja, wo mein Bunker ist. Ja, Amen. Ist ja so. Ich meine, wenn ich jetzt damit rechnen würde, dass morgen die große Trübsal beginnen würde und nicht damit rechnen würde, entrückt zu werden, dann würde ich als erstes mir gleich mal einen kleinen Atombunker bauen. Irgendwo in Alaska wahrscheinlich oder so. Wo möglichst Antichrist nicht hinkommt. Aber es ist natürlich auch eine Illusion. Halleluja. Amen. Preis den Herrn. Also, wir gehen voran. Amen. Sag mal, wir gehen voran. Wie ein Mann. Und wir nehmen das Land ein. Und die Menschen werden errettet. Und sie kehren um. Und sie geben ihr Leben Jesus. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Und wir sind ein Teil davon. Danke, Vater, dass der Antichrist sich nicht voll offenbaren kann, solange wir hier sind. Wir nehmen unseren Stand ein. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Halleluja. Preist den Herrn. Preist den Herrn. Ich werde das nächste Mal da weitermachen, wenn wir unsere nächste Glory Life Schulstunde wieder haben. Die nächsten zwei Donnerstage ist ja keine Glory Life Schule. Nächsten Donnerstag nicht wegen der Konferenz, die dann am Samstag ist. Und die Woche drauf, in der ersten Pfingstferienwoche, da lassen wir es auch ausfallen. Dann ist wieder am 11. Juni ist die nächste Glory Life Schule. Und da werde ich da dann weitermachen, werde noch ein paar Sachen auch noch zum Thema Entrückung sagen, aber dann auch mit der Trübsal, dem Antichristen, dem Zeichen des Tieres und all den wunderbaren Dingen, 666 und so weiter, weitermachen. Halleluja, preis den Herrn. Ist immer interessant, da gibt es so viele Spekulationen. Jetzt habe ich die neueste Spekulation, die ich gesehen habe. Ich weiß gar nicht, wie derjenige das gerechnet hat, hat mir jemand aus Afrika geschickt. Da hat einer irgendwas berechnet, hat gesagt, Corona, die Buchstaben Corona, wenn du die irgendwie zahlenwertmäßig irgendwie zusammenzählst, aber ich habe es nicht ganz nachvollziehen können, in welcher Art und Weise das jetzt zusammengezählt wird, kommt am Ende 666 bei raus. Ja, das ist interessant. Das haben sie bei WWW auch schon gesagt und bei diesem und jenem. Ne? Man kann immer, weißt du, wenn das Ergebnis von vornherein feststeht, dann kannst du immer einen Weg finden, wie du zu dem Ergebnis kommst. Wenn du willst, dass am Ende 666 rauskommst, findest du schon eine Rechnung, wie es am Ende rauskommt. Ja. Also ich glaube nicht, dass der Coronavirus der Antichrist ist. Der Antichrist wird ein bisschen größer sein als so ein Virus. Insofern ist es auch nicht das Zeichen des Tieres. Also jeder, der Corona hätte, hätte jetzt das Zeichen des Tieres. Das ist auch Blödsinn. Also das passt alles hinten und vorne nicht. Nein, der Antichrist kommt nicht, solange noch der da ist, der zurückhält. Preist den Herrn. Okay, jetzt geben wir noch als feurige, als heiße, Halleluja, ein Saatopfer. Genau, bevor der Herr wiederkommt, noch schnell geben. Halleluja. Halleluja. Weil was du jetzt säst in diesem Zeitalter der Gnade, bringt Frucht in diesem Zeitalter der Gnade. Ist tatsächlich so. Ja? Wenn das Zeitalter der Gnade vorbei ist, gut, in der großen Trübsal kannst du auch noch säen. Aber danach ist dann alles gesät, was gesät werden konnte. Und dann wirst du endgültig ernten. Halleluja. Preis den Herrn. Also säe auf den Geist. Preis den Herrn. Frag den Heiligen Geist alle im Livestream. Ihr habt die Möglichkeiten an eurem Screen per PayPal, per Banküberweisung, per Kreditkarte kannst du geben über unsere Website. Da sind die Möglichkeiten. Hier hast du die Möglichkeit, über Verpflichtungserklärung, die unter dem Stuhl liegt, zu geben oder in bar. Der Egon gibt gleich die Eimer dann durch, wenn ihr soweit seid. Frag einfach den Heiligen Geist, was du geben sollst. Und während du es einfach bereit machst, gebe ich dir ein paar Sachen weiter noch zur Information beziehungsweise als Ansage. Morgen um 16 Uhr bittet das Ordnerteam darum, noch um ein paar Helfer, weil morgen um 16 Uhr wird das Café drüben für die neue Bestuhlung bereit gemacht. Ab Ende nächster Woche können wir das Café wieder betreiben mit neuen Abstandsregeln. Also zur Pfingstkonferenz wird das Café wieder geöffnet sein mit Abstandsregeln, aber dazu müssen die Tische und Stühle wieder anders gestuhlt werden. Also wenn du morgen um 16 Uhr die Möglichkeit hast, mit dabei zu sein, dann komm einfach hierher, helf dem Wolfgang und dem Egon bei dem Tragen der Tische und dem Verstellen der Stühle einfach für das Café, sodass es dann wieder bereit ist. Ich glaube sogar, theoretisch müssten wir es sogar jetzt am Sonntag schon wieder betreiben dürfen, weil ich glaube, Café ist, nur Hotels werden erst nächste Woche, glaube ich. Café ist, glaube ich, jetzt schon wieder. Ja, genau. Also morgen wird es jedenfalls gestuhlt. Preist den Herrn. Dann gibt es eine freudige Botschaft für alle Fernsehfreunde, YouTuber und so weiter. Ab kommenden Montag, 25. Mai bis zum 31. Mai, jeweils zu unterschiedlichen Zeiten im Laufe des Tages, wird jetzt dieses Interview mit mir, mit Sid Roth ausgestrahlt. It's Supernatural gibt es ab Montag von 25. bis 31. Mai zu unterschiedlichen Zeiten auf God TV, Sky Angel, Daystar, Church Channel und so weiter, alle möglichen Kanäle. Die komplette Liste findest du auf sidroth.org. Aber es gibt es natürlich auch auf der Website von Sid Roth, auf seinem YouTube-Kanal wird es das dann auch geben. Und nächsten Freitag kommt es sogar auch auf TBN, Trinity Broadcasting Network, ist der größte christliche Fernsehkanal weltweit, um 19 Uhr, allerdings Eastern Standard Time, das ist dann 1 Uhr nachts hier bei uns. Okay? Außerdem kann man die Sendung nachhören, natürlich auf der Website von Sid Roth. Und dann gibt es das zweite Fernsehinterview mit mir auch, Something More heißt es, mit Donna Chavis. Wird auch ausgestrahlt über die Website in erster Linie ab dem 25. Mai. Und dann gibt es auch noch ein einstündiges Radiointerview auf Messianic Vision mit mir, auch ab Montag, die ganze Woche wird es dort auch ist über die Website zu erreichen, der Radiokanal, und ist danach dann auch im Archiv auf der Website zu erreichen. Halleluja, preist den Herrn. Also, ich bin ja schon, also am meisten gespannt bin ich bei dieser Sendung ja darauf, auf den Schauspieler, der mich spielt. Bin ich mal gespannt. Ich hoffe, Sie haben einen gut aussehenden genommen. Ich habe die Sendung noch nicht gesehen, also ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Ich sehe es auch zum ersten Mal am Montag. Okay, gut, also das ist nächste Woche. Dann haben wir jetzt am Sonntag natürlich um 10 Uhr Herrlichkeitsgottesdienst hier im Zentrum. Ladet eure Bekannten, Verwandte, Freunde dazu ein. Saalöffnung ist wie immer um 9.15 Uhr. Platzkartenverteilung am Eingang. Einlass bis 10.30 Uhr, danach nicht mehr. Kinder im Kinderdienst abgeben zwischen 9.45 Uhr und 10 Uhr. Alle Kinder von 3 bis 12 Jahren haben Kinderdienst. Livestream wird weiterhin angeboten. Auch Heilungsgebet, sowohl hier vor Ort live als auch über Telefon im Anschluss an den Putzdienst. An den Gottesdienst. Ich sehe ja schon die nächste Ansage. Wir suchen noch jemanden für den Putzdienst. Also du bekommst erst Gebet, wenn du vorher Putzdienst gemacht hast. Das wollte ich damit sagen. Nein, im Anschluss an den Gottesdienst. aber wir suchen noch Helfer für den Ordnungs- und den Putz- und Reinigungsdienst, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, wo es da ein bisschen mehr zu tun gibt. Wenn du dir das vorstellen kannst, dann melde dich einfach bei uns, wenn du da mithelfen kannst. Auch im Hinblick auf die Konferenz, die ja nächste Woche ist, Pfingstkonferenz, nächsten Samstag und Sonntag, anstatt der Glory Life Schule, die ist ja dann nicht am Donnerstag. Melde dich schnell an, es sind 90% der Plätze für Live sind bereits vergeben, also du musst dich schnell anmelden, es sind nur noch ganz wenige Plätze für Live da. Danach geht dann nur noch Livestream. Aber ich empfehle es dir natürlich, über Live ist natürlich das Allerbeste. Wir werden hier eine super Zeit haben, werden das Gebäude auch mit Kaffee und so weiter wieder nutzen können, die Terrassen. Ich glaube, es wird schönes Wetter werden an Pfingsten, also werden wir hier auch die Dachterrasse werden wir aufmachen und so. Also das wird eine richtig super Zeit. Auch trotz Abstand, das spielt keine Rolle. Das wird eine super Zeit. Im Geist gibt es keinen Abstand. Also melde dich an für die Konferenz. Und auch wenn du da gerne dir vorstellen kannst, mitzuhelfen, was Putzen angeht oder auch Ordnungsdienst, melde dich einfach auch bei uns. Und nächsten Dienstag natürlich Glory Host Tag. Klar, Glory Host Leiter haben die Infos, wann, wie, was stattfindet. Die meisten finden jetzt auch wieder live statt, mit teilweise Skype zugeschaltet. Also frag die Glory Host Leiter, wie es läuft. Wenn du noch an kein Glory Host angeschlossen bist, über unsere Website oder über unser Büro bekommst du die Ansagen. Und wie gesagt, nächsten Donnerstag keine Schule. Worte der Ermutigung auf unserem Glory Life TV YouTube-Kanal. Täglich erweiterte Zeiten für Beratung und Gebet laufen auch weiter. Das kannst du alles über die Folien sehen, was da Sache ist. Und alle sonstigen Informationen in unserem neuen Aufbruch, der am Welcome-Tisch ausliegt. Halleluja. Jetzt segnen wir noch die Sammlung und dann empfangen wir noch den Schlusssegen. Halleluja. Danke, Vater, für jeden Einzelnen, der gesät hat in dieser Endzeit, in dieser heißen Zeit, Herr, in der wir leben, Herr. Ja, danke, Herr, dass wir in dieser Zeit leben dürfen, Herr. Die beste Zeit, die heißeste Zeit, die interessanteste Zeit, die spannendste Zeit, die es jemals gegeben hat, seitdem diese Welt Bestand hatte, Herr. Ja, die beste Zeit ist die, unmittelbar, bevor du deine Braut wiederholst, Herr. Und Herr, wir wollen ein Teil sein dessen, dass diese Braut zugerüstet wird, Herr, dass diese Braut herrlich wird, Herr, dass diese Braut immer mehr verherrlicht wird, Herr, und dass die Ernte eingebracht wird auf der ganzen Welt, Herr. Herr, sodass du uns tatsächlich bald in Empfang nehmen kannst und somit dann das Ende kommen kann, Herr, das für uns einfach nur Freude und Herrlichkeit und Glück bedeutet. Danke dafür, Jesus. Danke, Herr, für diese gesicherte Gewissheit, die wir haben können, Herr. Weil dein Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Nicht aus unseren eigenen Werken, nicht aus Heer und nicht durch Kraft, nicht aufgrund dessen, was wir getan haben, sondern einfach, weil wir deine Gnade demütig empfangen haben, uns gebeugt haben unter deine gewaltige Hand und deswegen von neuem geboren sind, Herr. Danke, Jesus. Und ich segne jeden einzelnen Geber, in dem Namen Jesu Christi. Halleluja. Und jetzt segne deinen Nachbarn und sprich ihm zu, du bist gesegnet. Mit der Herrlichkeit Gottes. Wo immer du hinkommst, trägst du diese Herrlichkeit. Wo immer du hinkommst, bekehren sich Menschen zu Jesus. Und erkennen, wie dringend die Zeit ist. Du bist voller Feuer. Voller Leidenschaft. Voller Entschiedenheit. Und du gehst vorwärts. Dein Blick auf Jesus gerichtet. Nicht auf die Dunkelheit. Nicht auf den Antichristen. Sondern auf die Herrlichkeit Gottes. Und so gehst du mit erhobenem Haupt. Als ein Sieger. Durch diese Welt. Und durch dieses Leben. Heute. Morgen. Die ganze Woche. Und bis Jesus dich holt. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Danke, Jesus. Habt die beste Nacht. Kommt gut nach Hause. Ihr seid die allerbesten. Halleluja. Und wenn wir uns erst wieder im Himmel in den Wolken sehen, dann war es auch gut. Halleluja. Aber bis dahin wollen wir das tun, was uns der Herr aufgetragen hat. In aller Entschiedenheit. 1 Milliarde Seelen für Jesus mindestens. Preis den Herrn. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Gut, bis Sonntag.